Krönungsglocken waren noch nicht verklungen und Mackie Messer saß bei den Huren von Turnbridge. Es ist ein ganz gewöhnlicher Nachmittag. Die Huren, meist im Hemd, bügeln Wäsche, spielen Mühle, waschen sich. Ein bürgerliches Idyll. Hakenfinger Jakob sitzt im Weg und liest die Zeitung, ohne dass sich jemand um ihn kümmert. Heute kommt er nicht. So? Ich glaube, er kommt überhaupt nicht mehr. Das wäre aber schade. So? Wie ich ihn kenne, ist er schon über die Stadtgrenze. Diesmal heißt es abhauen. Meinen Kaffee! Meinen Kaffee! Wieso bist du nicht in Highgate? Heute ist mein Donnerstag. Ich kann mich doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lappalien abhalten lassen. Außerdem regnet es. Aber wo ist denn Jenny? Meine Jenny, meine Damen. Lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von Ihnen, meine Damen. Und wenn ich auch heute Mackie Messer bin, so werde ich doch niemals im Glück die Gefährten meiner dunklen Tage vergessen. Vor allem Jenny, die mir die Liebste war unter den Mädchen. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Und zwar von meinem Kopf und ihrem Bauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, koch ich aus unserem Bett und drückte mich zu einem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein volles halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Zeit, die nun vergangen ist, hat er mich manches Liebe mal gestimmt. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich: Du, ich versetz dein Hemd. Ein Hemd, ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, ja, na weiste. Ich fragt ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war. Zu jener Zeit, die nun vergangen ist, die aber noch nicht ganz so trüb wie jetzt war. Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag, da sie ja, wie gesagt, nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag. War ich ja dann noch einmal hops von dir, da machten wir wir's dann so? Ich lag dann unter ihr. Weil ihr das Kind nicht schon im Leib erdrücken wollte. Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte. Und dann war auch bald aus das halbe Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Immer noch nur einen Ausgang. Mein lieber Herr McKees, mein Mann sagt, die größten Helden der Weltgeschichte sind über diese kleine Schwelle gestolpert. Darf ich fragen, wie geht es Ihrem Gatten? Wieder besser. Leider müssen Sie sich jetzt von diesen reizenden Damen hier verabschieden. Konstabler, führen Sie den Herrn in sein neues Heim. Meine Damen, wenn Sie ihn besuchen wollen, treffen Sie ihn immer zu Hause. Der Herr wohnt von nun an in Old Bailey. Die Rechnung begleiche ich. Leben Sie wohl, meine Damen. Verraten von den Huren wird McKees durch die Liebe eines weiteren Weibes aus dem Gefängnis befreit. Wenn ihn nur meine Leute nicht erwischen, lieber Gott, ich wollte, er ritte jenseits des Moores von Highgate und dächte an seinen Jackie. Aber er ist ja so leichtsinnig, wie alle großen Männer. Gott sei Dank, der Mond scheint wenigstens. Wenn er jetzt über das Moor reitet, dann irrt er wenigstens nicht vom Pfad ab. Was ist das? Oh mein Gott, da bringen sie ihn. Na, ihr Armleuchter, jetzt sind wir ja Gott sei Dank wieder in unserer alten Villa. Ach, Mac, ich bin es nicht gewesen. Ich habe alles gemacht, was... Sieh mich doch nicht so an, Mac. Ich kann es nicht aushalten. Sage etwas, Mac. Sage etwas zu deinem armen Jackie. Gib ihm ein Wort mit auf seinem Dunkeln. Nicht eines Wortes. Hält er mich für würdig? Dieser elende Braun. Als leibhaftige schlechte Gewissen. Und sowas will oberster Polizeichef sein. Oh, es war gut, dass ich ihn nicht angeschrien habe. Ein tiefer, strafender Blick. Das läuft ihm ganz anders den Rücken hinunter. Ich blickte ihn an und er weinte bitterlich. Den Trick habe ich aus der Bibel. Aber das Schlimmste ist, dass jetzt diese Geschichte mit der Luzi auffliegen wird. Wenn Braun erfährt, dass ich hinter seinem Freundesrücken mit seiner Tochter was gemacht habe, dann verwandelt er sich in einen Tiger. Sicher wartet Luzi die Schlampe schon draußen. Na, es werden ja schöne Tage werden bis zur Hinrichtung.